Jesus sagt: Alles, was mir mein Vater gibt, das kommt zu mir. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Das ist aber der Wille des, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat.